Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, und Marcel. Ja, und dem Martin. Hallo. Ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber... Der Tobi schmollt. Ich schmolle, weil Marcel mich nachgemacht hat. Ja, deswegen habe ich es Ich musste lachen, weil du zur Lust so komisch getrunken hast, in dem Moment, als die so Musik kam. Interessant. Musik. Also. Ach ja, gut, dass du gesagt hast, es kam Musik, weil in Wirklichkeit kommt der, und ihr Blick hinter die Kulissen, normalerweise kommt keine Musik, wenn wir anfangen, weil ich einfach die Musik später dran schneide. Oh nein, die vierte Wand. Ja, das habe ich so getan, genau, als ob da Musik gekommen wäre. Ja, ich wollte dich gerade verloben, dass du die vierte Wand eingezogen hast und habe sie dabei mit dem Arsch eingerissen. Ja. Sehr. Wenn wir schon bei Arsch sind. Ja, ja. Also unsere Folgennummer ist heute, wenn man die verdoppelt, dann ist die kleiner als die Anzahl von Mitarbeitern, die bei Activision Blizzard rausfliegen. Stimmt. Auf der anderen Seite, um einen präziseren Zahlenfakt zu nehmen, also wir haben die Folge, wir schreiben die Folge 356, was natürlich frappierend an die Länge eines Jahres in Tagen erinnert, aber natürlich nicht die Länge eines Jahres in Tagen ist, weil das ja, right, wäre ja dann, vielen neuen. Genau. Da kommen wir dann in 11 Folgen, nee, oder in 10. neun Folgen dazu. 356 für die Schaltfolge. Ach, egal. Also unser Zahlenfakt ist 356, und in meiner Recherchewut habe ich recherchiert, dass das erste Porsche-Modell so hieß. Das erste Serienmodell von Porsche, der Porsche 356, wurde produziert zwischen 1948 und 1965. Und da ich mich mit Autos gar nicht auskenne, halte ich jetzt lieber die Klappe. Ja. Ich habe in meiner Jugend öfter mal diesen Porsche gesehen, weil ich öfter auf Oldtimer-Shows war, weil mein Vater Oldtimer hatte. Mhm. Ich kann bestätigen, dass das ein Auto ist. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Ja, schön. Also das Auto, mit dem man sich die Folgennummer merken kann, dieser Folge. Ja. Von Autos als Statussymbol kommen wir zu den AirPods, die ja mittlerweile ein Statussymbol geworden sind. Aber nur für den Status Quo-Symbol, weil die hat ja jetzt echt jeder. Ja, weiß nicht. Also es gab ja irgendwie um Weihnachten herum dieses Twitter-Meme, so von wegen, ich bekomme jetzt AirPods geschenkt und dann bin ich Oberschicht. sie greifen um sich. Es ist wohl auch das bestverkaufteste Ding, das Apple gemacht hat innerhalb von 2 Jahren. Also, dass sich innerhalb von 2 Jahren am besten verkauft hat. Of all time. Ja. Nachdem wir jetzt komplett alle verwirrt haben. Ja. Ich weiß, was du meinst, hoffentlich. Egal. Alle anderen auch, aber moving on. Ja, moving on. Es gibt Gerüchte, was neue AirPods betrifft. Und namentlich sagen die Gerüchte, neue AirPods gibt es erstmal nicht. Also nicht vor Herbst. Was allerdings demnächst passiert ist, dass es wohl die alten AirPods, also die aktuellen AirPods, in einer neuen Hülle gibt, die dann tatsächlich auch keyladbar ist. Was ja schon ganz praktisch wäre. Ich schätze, dann im Herbst kommt dann der linke AirPod erstmal raus nächstes Jahr der rechte AirPod. Dann kann man sich das so ratenzahlungsmäßig auch besser leisten. Die große Frage ist ja, ob es die Hülle dann jetzt auch einzeln gibt. Und ich würde sagen, nein. Und wenn, dann kostet sie wahrscheinlich 120 Euro oder so. Ja, oder du machst es halt irgendwie so per Apple Care sozusagen. Du reißt den Deckel ab von deinem AirPod Hüllendings. Aber keine Ahnung, ob du dann einzeln die Hülle bekommst. Das Interessante ist ja, dass man momentan mit jeder Hülle beliebig AirPods laden kann, ohne dass es Probleme gibt, dass sie sich anders koppeln wollen. Also ich kann die einfach kurzzeitig, wenn meine aufgeladen ist, Aga mir ihre AirPods da reinlegen und ihre schnell aufladen. Das macht keine Probleme. Auf mich wirkt es auch so, als wäre die ganze Intelligenz sowieso in den Pods und nicht im Case, weil sobald ich die AirPods aus der Schachtel rausgezogen habe, verschwindet das auch von meinem Phone. Das heißt, who knows, vielleicht machen die AirPods alles und das Case ist nur eine dumme Batterie. Ja, das kann ich jetzt schon widerlegen, denn wenn du einfach die Klappe öffnest von dem Case, dann wird im Handy angezeigt, wie gerade das Case und die AirPods geladen sind. Das auch heißt, wenn die Pods nicht im Case sind? Das weiß ich nicht. Weil jetzt wird es angezeigt, der Marcel hat gerade aufgeklappt, jetzt hat er die Pods rausgezogen. Du meinst, und das liegt dann einfach daran, dass die Pods Licht bekommen? Ich glaube, dass die Pods kommunizieren und dass das Case nicht kommuniziert. Weiß das jemand? Das ist eine gute Frage, aber das Case muss ja zumindest auch den Batteriestand weitergeben an das iOS, weil ich habe gerade meine Pods rausgenommen und das Case wird aber trotzdem in den Batterien angezeigt mit 83% Ladung. Also mir dann kann das nicht ganz dumm sein. Bei meinen Pods aufgefallen, dass seit eine Woche oder zwei koppeln die sich ungefähr 10-mal schneller als vorher. Aha. Und problemloser, auch zwischen Mac und, also wenn ich wechsle zwischen Mac und iPhone. Aber sie tauchen nicht immer im iPhone-Dialog auf wie früher, wo sie eigentlich immer aufgetaucht sind. Da muss ich dann immer in die Einstellungen gehen, Bluetooth und dann verbinden. Völlig unerklärlich. Ich habe auch mit Dom gesprochen, der hat gesagt, bei ihm hat sich nichts verbessert oder verschlechtert. Also bei mir hat sich auch nichts getan, aber es kann ja sein, dass du einen spezifischen Bug hattest, der sich durch ein automatisches Update behoben hat. Oder Martin, vielleicht liegt es auch daran, dass ich letztens eine App auf mein Telefon draufgebaut habe, es dann hängen geblieben ist, ich im Internet nachgesehen habe, wie ich das iPhone neu starten kann, schnell plus, minus und dann den rechten Mausbutton, den rechten Button lang drücken, damit mein iPhone neu gestartet habe und dadurch irgendein Problem sich behoben hat, was deswegen da war, weil ich mein iPhone zu lang live hatte. Interesting. Have you tried turning it off and on again? Ich hatte letztens echt ein Problem, Entschuldigung, dass ich jetzt abbiege, dass ich durch einen Reboot von meinem MacBook behoben habe. Ich war lange sehr traurig. Und dann habe ich gemerkt, dass sudo kill all Java das gleiche erreicht und dann war ich glücklich. Ich muss mit Android ab und zu Dinge tun und das ist nicht schön. Ja, neues Case. Neues Case. Neuigkeiten ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Agendapunkt. Und zwar soll es im März, Ende März, ein Event geben von Apple im Steve Jobs Theater. Und da soll es sich um diverse Services drehen, die Apple jetzt wohl launchen will. Unter anderem gerade heute im Gespräch ist ein News Subscription Service. Und der ist deswegen im Gespräch, weil wohl so rausgekommen ist, dass sich Apple an Publisher gewandt hat mit dem Vorschlag, hey, lasst uns doch eure News in unserem Subscription Service auf iOS pushen und es kostet auch nur 50%. Wen? Naja, den News Publisher sozusagen. Also die Leute, die Nachrichten schreiben, kriegen 50% von den Subscription-Gebühren, die Apple einsammelt. Oh, das ist aber nicht viel. Das hört sich nicht viel an, ja. Also man kann jetzt drüber streiten, wie das ist so, dass ja man mit News Online sowieso kein Geld verdient und Apple Ads und Google Ads und so weiter und so fort. Trotzdem ist 50 schon, kein guter Deal. Und wie wird es verteilt? Wenn da steht ein Zehner im Monat, wofür? Hast du dann Access to 5 verschiedenen, die dann alle die Hälfte von $2 sich teilen müssen? Oder 10 verschiedenen? Oder 20? Das wird wahrscheinlich wieder so sein. Also das wären dann wieder so Spotify-Größenordnungen, wo du einen Cent bekommst, wenn einer deinen Song hört. Ja. Genau, also für die Content-Produzierer werden Spotify-Dimensionen, wo du einen Cent bekommst. Und für die Endnutzer ist es halt irgendwann so dieses 50-Euro-Paket. 10 Euro Apple Music, 10 Euro News, 10 Euro Spiele, 10 Euro, keine Ahnung was. Das ist ja jetzt auch schon im Gespräch, dass es dann den Apple Prime Subscription Service geben soll, wo man dann einfach alle Dienste bekommt von Apple. Aber das ist mein erster... dann wahrscheinlich in Kombination noch mit, du kriegst ein neues Telefon und dann kostet es halt 150 Euro im Monat. Oh ja. Dafür kriegst du jedes Jahr ein neues iPhone. Wir sollten uns echt umbenennen in Why We Can't Have Nice Things Anymore. Ja. Ja, ja. Aber ich meine, ich finde es schon interessant mit den 50% Share, wenn das so stimmt. Man merkt ja gerade, was mit dem Epic Store passiert, die ja jetzt im Gegensatz zu Steam den Entwicklern mehr Share geben. Und der Epic Store und Steam haben jetzt angefangen, richtig zu kämpfen. Also Epic hat ein paar Exclusive Deals gemacht, die gar nicht gut ankommen bei den Nutzern natürlich. Also das neue Metro erscheint erstmal exklusiv auf dem Epic Store für ein Jahr. Also da kommt einiges in Bewegung. Und das ist halt natürlich wieder das große Problem, dass bei Apple nichts in Bewegung kommt, weil die ein ganzes Ökosystem dahinter haben. Ja. Ja. Ist es in dem Fall jetzt schon noch so, dass man irgendwie auch Neuigkeiten veröffentlichen kann, ohne sich in den Safe-Listen von Apple reinzudingsen? Aber ist ja die Frage, inwieweit das dann... Ja, aber auf der anderen Seite, Martin, klar, du kannst kostenlos Nachrichten veröffentlichen, aber stell dir vor, du hast als Kunde diese Apple News Subscription. Will ich mir dann noch extra eine Subscription bei Spiegel Online holen oder was weiß ich? Ja gut, hierzulande musst du dir dahingehend keine Sorgen machen, ja, weil Apple News gibt es ja nicht. Genau. Das heißt, wir kriegen weiterhin keine News. Genau. Wir bleiben nach wie vor ahnungslos und das trifft auch so ein bisschen auf das nächste Thema zu. allerdings kann man vorahnen, auch wenn man noch keine richtige Ahnung hat, der WWDC-Termin 2019 wird antizipiert und zwar von 3. bis 7. Juni. Mhm. Ja, also ist es früher als sonst? Nee, ist glaube ich wie immer, oder? Und wieder in San Jose? Stimmt, Anfang Juni ist es seit zwei Jahren, die letzten paar Jahre immer wieder gewesen. Ja. Ja, oh. Ja, ja, aber da wir ja in der Post-WWDC-Ära leben. Ich dachte schon, da wir in der Post bleiben, wenn wir auf die WWDC gehen. Ist das ja nur insofern interessant, dass man sich die Zeit freinehmen kann, um die ganzen Videos live zu gucken. Stimmt. Was man dann aber eh nicht tut. Was man dann, ja. Man nimmt sich die Zeit frei, um die Videos eh nicht zu gucken. Tatsächlich dann der 3. Juni mit der Keynote, wo du dann hörst, was an neuen Sachen kommt. Und ich finde, es könnte auch mal wieder was kommen, wo mir die Kinnlade runterfällt. Obwohl, ich meine, dieses Jahr, ich kann es ja nicht oft genug sagen, kam ja CreateML, was ich für ein fantastisches Produkt halte. Letztes Jahr, meine ich, 2018. Na gut. Ja. Also ich würde hoffen auf iOS 13 mit ordentlichem File-Management, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Willst du nicht lieber einen neuen Mac Pro? Oder ist eine Grafikkarte? Mein aktueller Mac Pro ist eigentlich ganz okay. Ach ja. Ach ja. Kommen wir zum Thema, das wir in der Einleitung schon kurz gefeatured hatten. Und zwar Activision Blizzard hat seine Verkaufszahlen veröffentlicht und hat Rekordumsätze eingefahren, so viel Geld verdient wie noch nie. Das Problem allerdings, sie sind hinter die eigenen Erwartungen gefallen. Sprich, sie hatten sich ausgemalt, dass sie noch viel mehr Geld machen, was sie nicht gemacht haben. Und deswegen mussten sie da jetzt quasi Gewinn warnen und haben gleichzeitig auch noch angekündigt, ja, dass sie jetzt knapp 800 Leute rauswerfen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert und dass sie in Zukunft noch viel mehr Geld machen. Aber Gewinn haben sie gemacht? Ja, ja, Rekord. Also ja jetzt von Umsatz. Ja, mehr Gewinn. Ein Umsatzrekord als heißt noch nicht, dass man überhaupt Gewinn gemacht hat. Ja, ja, Rekordumsatz und Rekordgewinn. Mhm. Ja, das ist halt das Problem, wie sich diese Unternehmen finanzieren. Ja. Nämlich auf eine ungesunde Art und Weise. Ich meine, wir hatten es ja in der letzten Folge schon. Ich habe gerade nachgerechnet, weil wie viele Leute sind da überhaupt? Weil die Meldung sagt, 8% seiner Angestellten, roughly 770 Leute, dann arbeiten da 10.000 Leute. Ja. Holy fucking shit. Ja, das ist ja, es sind ja mehrere große Firmen. Also es ist ja Activision, ja, das ist Blizzard, das ist King. Die gehören ja da alle dazu. Och, stimmt, King auch noch. Richtig, ja, ja, da war was. King hat da ja auch irgendwie für zig Millionen ist damit reingekommen. Puh. Ja, ich meine, wahrscheinlich ist das dann einfach so Konsolidierung. Wenn du ein paar Studios gekauft hast, dann schrumpfst du die Randbereiche weg und konzentrierst dich auf die Titel, die am meisten abwerfen. Also so verkaufst du das da auf jeden Fall, ja. Also ob das dann wirklich auch der Fall ist, ist die Frage. Woran es jetzt liegt, dass sie die Leute rauswerfen, Klammer können, Fragezeichen. Das kann einerseits eher Konsolidierung sein, das kann sein, dass sie halt zu viele Leute geheiert haben. Es kann auch einfach sein, dass sie einfach Leute rauswerfen, die sie nicht rauswerfen sollten, wenn sie weiterhin Rekordzahlen schreiben wollen. Aber das wird sich alles zeigen. Ja. Es ist halt ja, nur, dass man in einer Welt lebt, in der quasi noch nicht mal Wachstum genug ist, sondern es muss der Wachstum sein, den man sich einbildet. Das ist nicht gut genug. Das hatten wir doch letzte Folge auch schon, dass das Wachstum nicht Expectations gemäht hat. Nicht geometrisch genug. Genau, das war nicht geometrisch genug und das hier auch wieder. Eine Randnotiz ist Destiny. Ich weiß nicht, ob ich sie gut oder schlecht finde, weil ich nie viel von Destiny gehalten habe. Habe es aber nie gezockt, von dem her kann ich dann nicht viel mitreden. Destiny, die IP von Destiny geht in diesem Umfeld wieder zurück an den ursprünglichen Entwickler Bungie und ich glaube, die wollen da auch wieder was damit machen. War das nicht ganz so Destiny 2 so, dass sie die IP zurück wollten oder gekauft haben? Destiny 2 lief wohl nicht gut genug und ja, dann ging es zurück an Bungie, weil sie gesagt haben, das ist ausgelutscht, das wollen wir nicht mehr. Ich habe gehört, dass sie ein unterschiedliches Verwertungsmodell machen wollten. Also Activision eher so, wir bringen jetzt Destiny raus, dann Destiny 2, dann Destiny 3, dann Destiny 4 und dass Bungie den Titel eher als so ongoing Game as a Service Ding vermarkten wollen. Ja, also ich glaube, dass im Laufe der Produktion auch hat sich da mehrfach was geändert. Zwischendurch sagten sie ja so, sie machen irgendwie den Software-as-a-Service-Ding, dann sind sie wieder zurück zu diesem, wir machen DLCs als große Batzen. Das hat dann auch nicht funktioniert. Also sie haben da mehrfach irgendwie gewechselt, was sie jetzt tatsächlich den Investoren erzählt haben, was jetzt die Lösung ist dafür, dass das irgendwie geometrisch wächst. Aber ja. Aber ist Microsoft nicht gerade auf Einkaufstour, so bei Studios, die könnten sich doch Bungie holen. Bungie kaufen, ja. Naja. Apple könnte sich Bungie kaufen. Oh Gott. Na, oh Apple Gott. Kann keine Spiele. Oh Gott, wenn Apple nicht, warum, anfängt, Apple selber Spiele zu machen. Ja. Das wird interessant. I don't know. Warte mal, Bungie? Hat Bungie nicht früher, ganz früher was für Apple gemacht? Ja, deswegen also sage ich ja. Ach so, das wäre dann Back to the Roots. Halo sollte ja für den Mac rauskommen ursprünglich. Haben die nicht auch Marathon gemacht? Ja, gell? Ja. Oh. So lange gibt es die schon. Mhm. Wobei, for certain values of die wahrscheinlich. Ja, nee, ich könnte noch jetzt ranten über die aktuellen AAA-Content-Schlachten, die einfach uferlos sind. Red Dead Redemption hat sich übrigens nur 22 Millionen Mal verkauft oder 23 Millionen Mal und ist damit hinter den Erwartungen vom Publisher zurückgeblieben. Aber Rockstar? Na gut, die gesamte Branche hat erwartet, dass sich nichts anderes mehr verkauft im Herbst als Redemption. Und ich fand, der einen Computer hat, Red Dead Redemption kauft und jeder, der keinen hat, sich einen Computer und dann Red Dead Redemption kauft. Also dieses Spiel ist wirklich erstaunlich, weil ich fand insgesamt die Reaktion eher so lukewarm für einen Titel, der so gehypt hat, wurde und auch so gute Noten dann bekommen hat. Mhm. Also die Reviews waren ja alle gut, aber irgendwie, ich kenne gar nicht so viele Leute, die jetzt so super begeistert darüber gesprochen haben. Also ich muss aber ehrlich zugeben, ich kenne auch nicht viele Leute, die super begeistert über GTA sprechen. Also ja, genau. Ich glaube, das ist schon so Mainstream-Gaming, zu dem ich persönlich jetzt keinen direkten Draht habe. Aber Martin, Mainstream-Gaming, man kann doch von dem ganzen Interface und so niemanden, also keine Mainstream an Red Dead Redemption 2. Ich meine nicht Mainstream-Gaming im Sinne von Casual-Gaming. Sondern ich meine Hardcore Mainstream Game. Ja, also ich meine, das ist schon. Aber gibt es Ausdruck. Überhaupt 22 Millionen Hardcore Mainstream Gamer? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass sich das Spiel viele gekauft haben, die sonst sich nichts kaufen. Einfach durch die Werbung und so. Ich meine, sogar ich habe es mir ja gekauft, obwohl ich es dann nicht mit Lust gespielt habe und halt nicht so weit gekommen bin, dass ich Lust empfunden habe bei dem Spiel. Ja. Und ich glaube, dass es echt ein Titel ist, der so jemand, der eher selten was spielt, dann abschreckt. Also klar, diese Hardcore-Leute. Aber du musst dich erst richtig drauf einlassen. Das ist ein sperriger Titel. Das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, also das ist dann schon, ich will jetzt nicht sagen, Ice White Shut oder so. Oder wie hier, der englische Patient hat auch den Oscar gewonnen. Wahrscheinlich ist es sowas wie der englische Patient gewinnt den Oscar, die Leute rennen alle rein, aber im Grunde ist es überfordert es dann doch die meisten. Ich habe mich nämlich gefragt, warum es nicht Titanic der Videospiele ist. Ja, aber Titanic ist auch lang. Stimmt. Titanic ist auch mega produziert. Ja. Nach Schema F aus einer vorgefertigten Hollywood-Stanze gestanzt und hat an sich überhaupt nichts Besonderes, außer dass es so komplett perfekt durchexerziert ist. Also, das weiß ich nicht, ob Red Dead Redemption nicht sogar mehr bietet. Also so weit bin ich nicht gekommen, ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt unterschreiben würde, dass Titanic so das featurelose Konsummonster ist. Ich glaube halt umgekehrt, Titanic als Film, der lange halt der best umsetzende Film war, hat einfach so Maßstäbe gesetzt, dass irgendwie unsichtbar geworden ist, was Titanic neu aufgebracht hat. Also ich fand es damals so, als ich Titanic geguckt habe, dass es einfach... Das ist so die Essenz, das Destillat von aktuellen Hollywood-Filmen. Die werden so gemacht. Und wenn man bei einem Hollywood-Film konventionell alles 100% richtig macht, kommt Titanic raus. Das war so mein Gefühl. Das ist doch überhaupt nicht Red Dead Redemption, was du gerade sagst. Also Red Dead Redemption macht ja ganz viele Sachen ganz anders als andere Spiele heutzutage. Okay. Das ist ja überhaupt nicht. Also wenn du so ein Ubisoft-Spiel nimmst, vielleicht. Ich dachte, ist das wäre so ein AAA. Wir machen alles gleich. Red Dead Redemption ist viel sperriger, viel kantiger. Ich weiß nicht, ob es auch viel besser ist. Wahrscheinlich, sonst wird es ja wahrscheinlich keiner spielen. Aber nee, ich denke, das ist gar nicht. Auf der einen Seite ist es macht es Sachen auf Art und Weisen, die total veraltet sind. Auf der anderen Seite ist es super opulent und bietet eine Tiefe und einen Aufwand, den du bei anderen Spielen nicht kannst. Also ich glaube, Red Dead Redemption ist da gar nicht vergleichbar. Also da sehe ich aber Parallelen zu Titanic. Es hat alles so gemacht, wie es schon immer gemacht wurde und war sehr opulent. Ja, aber nicht, du hast ja gesagt, zu der Zeit, als das Titanic so auf der Höhe der Zeit war. Und das sehe ich bei Red Dead Redemption jetzt nicht unbedingt, was so, wie mache ich meine Übersicht, wie baue ich die Systeme ein? Ach so, dass da auch altzopferte User Interface und so die Kram. Nicht, aber auch schon so Mainstream alt. Weil es gibt die Bleeding Edge und alles ist neu, aber es macht erst ein Spiel so. Na gut, um ehrlich zu sein, fehlt mir da auch die Computerspielhistorie, um das richtig gut einschätzen zu können. Weil zu Zeiten von Red Dead Redemption 1 war ich noch nicht unterwegs. Und das ist ja noch nicht so lange her. Ja. Na gut. Okay. My heart will go on. Kommen wir zum nächsten Thema auf der Liste und Überraschung. Es hat jemand einen GDPR-Request gestellt an Netflix, um quasi rauszufinden, welche Daten von ihm gespeichert wurden zum Thema Bandersnatch. Wir erinnern uns, es ist der interaktive Spielfilm, Choose Your Own Adventure mäßig, wo man dann quasi auswählen kann, wie der Film verläuft. Und stellt sich raus, ja natürlich speichert Netflix nicht nur kurzfristig, sondern langfristig alle deine Entscheidungen, was diesen Film angeht. Auch ob du halt Frosties oder die andere Cereal-Marke, die mir jetzt nicht mehr einfällt, isst zum Frühstück in Bandersnatch. Sugar Puffs. Sugar Puffs, richtig. Und behält sich vor, das in Zukunft zu verwenden, um interaktive Formate zu optimieren. Oh Gott, stell dir vor, die Filme, die du in Zukunft guckst, hängen davon ab, wie du dich bei Bandersnatch entschieden hast. Ja, da kommen dann bloß noch Frosties irgendwie zum Frühstück dann. Also ich habe eine Variable gesehen, die mich sehr enttäuscht hat, und zwar, weil sie nicht benutzt wurde, und zwar Input Type gibt es dann auch einen Wert Default. Das heißt, wenn ich nicht die Tastatur berühre, sondern einfach abspielen lasse, das merkt er sich. Also er weiß es, aber es wird nicht benutzt. Tja, schade. Das ist sehr traurig. Da fühle ich mich gerade spontan erinnert an meinen Spezi Alex, der gesagt hat, ja, meine Mom, die guckt ganz viel Netflix und hat so, oder meine Oma, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls eine Verwandte, und hat geguckt, ah ja, so hier 1, irgendwas Terabyte Download. Und dann hat er gesehen, und irgendwie 30 Gigabyte Upload. What? To Netflix. I don't know. Also Netflix scheint schon viele Daten irgendwie. Das klingt jetzt schon saugern. Sehr viel. Also ich wüsste ja, finde ich auch. Nein, also Ich würde jetzt mal in Frage stellen, ob diese Zahl so richtig ist. Kann schon sein, ja. Weil das ist alles sehr anekdotisch. Ja. So viel Daten generierst du im Regelfall nicht. Außer wenn du was guckst. Du guckst nur Bandersnatch. Ja. Oder du hast eine Webcam an und Netflix kann die sehen. Nee, egal. Es ist wenig überraschend. Es ist aber eine ganz, ganz lustige Randnotiz mit Anführungszeichen am lustig. Kommen wir, wo wir schon bei Filmen und Netflix sind, zum Konsum. Und ich wollte beim Konsum etwas empfehlen, was ich schon mal vor fast 100 Folgen empfohlen habe. Da war es allerdings noch ein Prototyp und eine Webseite. Und ich habe mich jetzt kürzlich mal wieder so ein bisschen mit Klickern auseinandergesetzt oder wie man auch sagt, Idle Games. Und geguckt, was da so gerade alles am Start ist, weil das Genre interessiert mich eigentlich schon sehr. Und bin im Zuge dessen wieder auf Space Plan gestoßen, was wie gesagt in Folge 261 schon mal Thema war, als es noch eine Webseite war. Und das gibt es jetzt auch auf Steam, iOS und Android. Und da haben sie quasi die Webseite genommen, die noch ein bisschen hübscher gemacht, ein bisschen mehr Story außenrum geschraubt. Und es ist ein sehr schön gut poliertes Spiel. Das einzige Problem, das ich damit habe, ist, dass der Text sehr klein ist auf meinem Gerät. Auf einem iPhone XS Max. Aber ansonsten ist das sehr gut gemacht. Und was ich halt auch schön finde, ist, dass es diese Plattform insofern halt auch unterstützt, dass man Upgrades kaufen kann, die dann dazu führen, dass es Anführungszeichen im Hintergrund weiterläuft. Was es natürlich nicht tut, aber es tut halt so, als wäre es weitergelaufen. Und du kannst halt dann tatsächlich auch diese im Hintergrund laufen Fähigkeit upgraden durch Klicks und durch Währung, die du durch Klicks generierst. Und bist du halt dann irgendwie bis zu 90 Minuten Idle Time sozusagen im Hintergrund generieren kannst. Ist ein sehr schönes Spiel. Ich will es gar nicht groß spoilern. Es geht los, man ist irgendwie ein verlassenes Raumschiff, in einem verlassenen Raumschiff, und muss so langsam die Systeme wiederherstellen und rausfinden, was passiert ist. Und hat dann tatsächlich auch viel Plot hinten raus, der sehr spaßig wird. Und es geht viel um Kartoffeln. Keine Ahnung, was ich vor 100 Folgen schon gespoilert habe. Deswegen an dieser Stelle besser mal nicht mehr. Kommt, also gepublished von Devolver Digital. Genau. Die sind ja auch der Wahnsinn. Die also ich publishen muss alles. Ja, das alles, was Activision nicht, Blizzard, Devolver. Alles, was nicht über Annapurna kommt, kommt über Devolver. Was ich interessant finde, ich habe vorhin, als du es in die Agenda geschrieben hast, reingeguckt und ich dachte, es wäre ein Actionspiel. Mhm. Also die Screenshots verraten nicht unbedingt, dass das ein Klicker ist. Ja. Da musst du dir schon diesen Text durchlesen, was ich strange finde. Ja, also es ist ein es sieht sehr iOS-Action-spielig aus, ist aber tatsächlich ein stinknormaler Klicker, wo man wirklich nur einen Knopf drückt und ständig irgendwelche Systeme upgradet, die dann automatisch Klicks generieren und dass du halt immer mehr Watt bekommst, um deinen ganzen Elektrokram zu betreiben. I like it. Na gut, ein ganz normaler Klicker im Sinne von Universal Paperclips, ja. Ein guter Klicker mit interessanter Story und interessanten System. Ja. Okay, gut. Gut, außerdem habe ich gerade festgestellt, gibt es Overcooked 2 DLC und irgendjemand von uns hat das tatsächlich gespielt. Ja, genau. Und zwar gibt es ein kostenloses DLC, das ist das sind die Season Updates. Ich nehme an, das erschließe ich mir jetzt aus dem Titel, dass in jeder Season ein neuer Bereich freigeschaltet wird für das erste Jahr. Auf jeden Fall momentan gibt es Herbst und Winter. Und darüber spreche ich gleich noch ein bisschen, weil ich das gestern mit Dom gespielt habe. Es gibt allerdings auch ein Paid-DLC, wo ich noch nicht reingeschaut habe. Surf and Turf, glaube ich, heißt das. Surf and Turf, I like it. Also das hat mich sehr gefreut. Lief ein bisschen unter meinem Radar. Es gab ja einiges, was wir an Overcooked 2 kritisiert haben. Und das Schöne ist, dass das DLC ganz viel davon wieder richtig macht. Und sich mehr anfühlt wie das erste Spiel, hatte ich das Gefühl. Vorab, wir haben zu zweit gespielt. Das als Disclaimer, weil ich glaube, es gerade Anzahlen von Spielern sich mehr eignen. Ja. Dadurch, dass, wenn du zu dritt spielst, ist es oft so, dass zwei einen Bereich bedienen und dann der andere alles andere machen muss und dann einfach ein bisschen überfordert ist. Aber das fand ich immer eine lustige Dynamik, dass dann einer so, oh, fuck, und zwei kommen einigermaßen zurecht mit ihren Jobs. Es ist gar nicht so lustig. Die entweder langweilen die sich oder der andere ist so. Ich fand das immer lustig. Ich war immer zu zweit und kam immer zurecht mit meinen Jobs. Ich fand beide Seiten lustig. Naja, gut. Jedenfalls haben wir zu zweit gespielt, das als Disclaimer. Was wirklich besser gemacht ist, es gibt jetzt einen Screen, nachdem du ein Level geschafft hast oder nicht. Nachdem das Level fertig ist, dass du es gleich nochmal spielen kannst, um mehr Sterne zu gewinnen. Das ist super. Das war auch im Ursprungsspiel drin, hatten sie irgendwie im Overcooked 2 rausgenommen. Ah. Was blöd. Ich weiß nicht, ob es im Ursprungsspiel drin ist. Ich erzähle schon wieder hier Behauptungen. Das Blöde ist, diese Funktion haben sie auf die Kreistaste gelegt bei der PlayStation. Die Kreistaste ist aber, wie alle wissen, verlassen gefühlt. Und verlassen heißt, wenn ich da drauf drücke, dann will ich bitte in den Bildschirm zurück, wo die Karte ist, weil ich dann dieses Puzzle verlasse. Und wenn ich X drücke, dann will ich das nur vielleicht nochmal spielen. Also es ist genau andersrum. Ich weiß, warum sie es gemacht haben, weil es halt bis jetzt immer X war zu verlassen, weil es ja die andere Funktion gar nicht gab. Wenn du jetzt verlassen willst. Aber sie haben es genau falsch rum gemacht. Und ich habe oft genug es einfach falsch rum gedrückt. Damit. Was ich übrigens total spannend finde, dass so Symbole mit der Zeit so ein klares, man so ein Gefühl dafür kriegt, was macht dieses Symbol, ohne dass ich je drüber nachgedacht hatte. Interessant, ja. Na gut. Die Levels haben irgendwie mehr Spaß gemacht. Das ist ganz schön, was man da so zusammenkocht. Der große, große Vorteil zum Grundspiel ist, sie haben die Sterne angepasst, vernünftig. Also die sind jetzt eine Herausforderung. Im Grundspiel Overcooked 2 war es so, dass du eigentlich, wenn du ein bisschen Overcooked 1 gespielt hattest, beim ersten Versuch immer 3 Sterne gemacht hast. Und dann ist halt die Herausforderung ziemlich gering. Und jetzt bei diesem DLC ist es tatsächlich nicht so leicht, 3 Sterne zu machen. 2 ging immer ganz gut, aber 3 war schwer. Und das Allercoolste fand ich, die Endlevels, die Endgegner sozusagen im Grundspiel waren zwar viel Spektakel, aber doof, weil die keine schöne Herausforderung waren, sondern eher so ein, wie so ein Disney-Ride, fand ich. Das haben sie da geändert. Und wenn du das durchgespielt hast, das heißt, das letzte Level im DLC geschafft hast, dann schaltest du einen Modus frei, wo du den vierten Stern holen kannst. Also es erscheint sozusagen ein vierter Stern, den man sich erspielen kann. Das heißt, dann hast du nochmal ein Incentive, alles durchzuspielen und noch besser zu sein. Und der ist richtig hart und es macht richtig viel Spaß. Also da haben sie anscheinend wirklich verstanden, was mich ja bei Overcooked 2 sehr gewundert hat, dass sie es da nicht verstanden hatten, was den Spaß des Spiels ausmacht. Nämlich eine Herausforderung zu haben, wo du dich richtig gut koordinieren musst, um sie dann auch zu meistern. Also sehr schön. Das klingt doch gut. Weil es dazu sehr gut passt. Ich habe jetzt weiterhin Celeste rausgekramt, habe mir alle Strawberries geholt und gehe jetzt doch auf die B-Seiten, die sehr hardcore sind, zu spielen. Und habe im Zuge dessen, weil ich eben alles noch zusammengesammelt habe, nochmal den Core gespielt, über den ich mich ja letztes Mal hier im Podcast mokiert habe, dass der nicht so gut designt ist wie der Rest. Mhm. Und jetzt beim zweiten Mal spielen bin ich da so durchgecruised und dachte, doch, der ist genauso gut designt wie der ganze Rest. Ja. Ich habe genau den gleichen Effekt. Ich hatte bloß vergessen, wie sich das beim ersten Mal so angefühlt hat, dass es einfach knackig schwer ist. Und wenn du ein Level erstmal geschafft hast, das ist halt das ganz Tolle, wenn du einen Screen zum ersten Mal geschafft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit so viel höher, dass du ihn nochmal schaffst. Okay. Cool. Das ist so faszinierend, weil bis zu dem Punkt schaffst es halt nie, aber dann ab da, vielleicht nicht bei jedem Durchgang, aber du weißt, wie es geht, du hast das schon mal und das zu reproduzieren geht ganz gut. Naja. Wo wir schon bei den alten Verdächtigen sind und so weiter und so fort, können wir auch noch schnell darauf hinweisen, dass ja morgen oder heute, je nachdem, wann ich diese Folge fertig mache, der DLC für Hollow Knight rauskommt, der Hornet. Bist du dir da sicher? Ich dachte, am Valentinstag kommt der Teaser für den DLC. Ah, okay, dann habe ich das verstanden. Ich dachte, weil wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mir irgendwie frei nehmen. Die Vorankündigung für den Teaser für den Trailer. Warum? Ich habe eine Vorankündigung gesehen und ich dachte, es wäre eine Vorankündigung für den Teaser. Was mich heutzutage nicht wundern würde, aber ich versuche das jetzt nochmal zu recherchieren. Ja, stimmt. Du hast coming soon. First look at Hornet's new adventure coming on Valentine's Day. Okay. Coming soon, die coming soon. Ja, aber Moment. Hier stehen verschiedene Uhrzeiten für verschiedene Zeitzonen. Das ist, ich glaube, das ist der gleiche Zeitpunkt. Ja. Aber so einen Teaser anzukündigen ist schon krass. Okay, ja, das ist wirklich nur ein Teaser ist. Ja, das ist scheinbar wirklich nur ein Teaser. Okay, dann bin ich reingefallen und behaupte das Gegenteil. Aber wir werden wahrscheinlich nächstes Mal drüber. Nein, als 1. April wäre das gewesen. April. Ja, nee, also ist auf jeden Fall morgen auch Valentinstag, falls ihr das vergessen habt und was vorhabt. Aber Martin, es ist trotzdem überhaupt toll, ein Lebenszeichen von dem Hornet DLC mal zu kriegen, weil da ja gar nicht so viel, also es war klar, dass der angekündigt ist, aber irgendwie gab es keine Informationen. Insofern ist es schon auch ein beruhigendes Zeichen. Ja. Wo wir schon quasi im Nachklappen sind, kommen wir jetzt auch zum offiziellen Nachklapp. Da haben wir auch noch einiges auf der Liste. Wir fangen an mit The Room Old Sins, was uns ja schon seit längerem jetzt nicht mehr beschäftigt hat. Das letzte Mal Fanboys Folge 316. Das heißt, es kann nur von einem kommen, der die Spiele in gletscherartiger Geschwindigkeit aufspielt. Ich hatte letztens Langeweile und dieses Spiel auf meinem Phone und ich dachte, ja, jetzt tust du ihnen nochmal, erweist du ihnen die letzte Gnade, wirst du der Serie gerecht und spielst es Old Sins, obwohl wir das nur so lauwarm behandelt hatten in Fanboys. Und ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich fand das echt toll. Es hat ein kleines bisschen das Issue von The Room 3, dass du dich so viel im Raum bewegen musst, gehabt. Aber lange nicht so schlimm. Mhm. Und ich fand, wenn du die ganzen Kniffe und Muster von The Room kennst, dann findest du dich da sehr schön drin zurecht. Die Rätsel waren nicht mega anspruchsvoll, aber immer sehr schön und angenehm zu bedienen, so wie ich es von The Room liebe, auch von Teil 1 schon geliebt habe. Und es war einfach, ich bin begeistert. Es ist eins von, das hat mir mehr Spaß gemacht als, glaube ich, Teil 3. Welcher war denn der mit diesem Fortune Teller? War das der oder war das Teil 3? Das war 3. Das war 3, ja. Wo du die Karten reinlegen musst. Ja. Mhm, der 3, ja. Also so jetzt vom Gefühl hatte ich Old Sins auch in guter Erinnerung. Und auch solche Gedanken wie, der hat wieder ein bisschen von diesem Nervigen weggenommen. Ja. Es wirkt fokussierter, weil beim 3er, da musstest du ja wirklich durch die Gegend laufen. Ja. Also da musstest du hin und her den Ort wechseln. Und jetzt, das ist so, spielt ja an einer Serie von Schauplätzen, auch total süß gemacht, in einem Modellhaus, in einem Puppenhaus. Hm. Und dadurch, dass dieses Puppenhaus so diesen Rahmen relativ eng umschließt, der Örtlichkeiten, wo du sein kannst, hat es mehr vom Room 1. Es ist konzentrierter. Und du hast nicht so oft, dass du musst von A nach B rennen. Es gibt es immer noch, dass du so dieses Muster hast, du hast irgendwie 3 Gegenstände und bist in dem Raum und dann verbrauchst du einen, verbrauchst den anderen, der dritte passt nirgendwo oder du kriegst dann was und das weißt du, das passt draußen irgendwo hin. Da musst du wieder rausgehen, löst da was, gehst wieder rein, weil du was Neues gekriegt hast und löst es innen. Also dieses hier eine Sackgasse erreichen und dann woanders weiterkommen, das geht. Gibt es immer noch. Was ich dieses Mal erstaunlich viel besser fand, war, dass es die Clues waren besser. Und damit meine ich nicht die Hinweise, wenn du aufs Fragezeichen tippst, sondern die Logik an sich. Also so dieses, hier muss ein Insekt rein und nachher findest du irgendwie eine Libelle und weißt dann, ach stimmt, da gehört das Insekt rein. Oder du hast 4 Bilder und musst sie in eine Reihenfolge bringen und diese Bilder, die ergeben schon einen Sinn. Also du kannst mehr durchdenken, draufkommen, musst weniger ausprobieren. Zumindest ging es mir so in der Folge. Das ist doch ein gutes ergänzendes Urteil zu, wie ich mich dunkel erinnere, auch ein eher meh, was wir damals hatten. Echt? Ich glaube schon. Das ist lustig, das kann zwar sein, aber mein Gefühl sagt das gar nicht. Vielleicht sollten wir alle nochmal die Folge 19 hören. Das geht ja mittels Kapitelmarken ganz einfach. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass wir eher so lauwarm waren. Okay. Ja, dann muss ich tatsächlich da nochmal nachhören, weil ich hätte jetzt gesagt, wir haben da einen Daumen hoch gegeben. Mhm. Aber gut. 3,5 Stunden Spielzeit war das übrigens und hat am Ende eine komische Videosequenz, die sie sich hätten sparen können. Mhm. Sie wollen jetzt irgendwie so ein Extended The Room Universe aufbauen und don't bother. Wenn nicht, wegen mir müsst ihr nicht, aber more of the same. Sehr gerne. Einfach diesen wunderschön liebevoll produzierten Content und man muss wirklich sagen, es ist umwerfend, wie toll diese kleinen mechanischen Dinger konstruiert sind und es wirkt alles, als könntest du es in der echten Welt nachbauen und es könnte mechanisch sich so bewegen. Und ich sage jetzt nicht nochmal das, was wir zu jedem The Room dazu gesagt haben. Ja, aber es gibt sogar Neuigkeiten, die ich jetzt hier verkündigen kann. Die sind zwar vom Oktober, aber Und neuer als meine. The Room 1 ist offensichtlich für die Switch erschienen. Spielbar mit Joy-Con oder Touchscreen. Nice. Ja. Joy-Con. Kommen wir an dieser Stelle zu einem Titel, mit dem wir uns erst kürzlich auseinandergesetzt haben. Und damit meine ich tatsächlich die letzte Folge. Es soll nochmal gehen um Imaginary. Ja, ich bin jetzt durch und wollte noch zwei, drei Wörter dazu sagen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Es ist tatsächlich hauptsächlich eine Geschichte, die man liest, die mit Effekten aufgepeppt wird, also optischen Effekten, weiß ich nicht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Er würde jetzt über eine Sanduhr schreiben in dem Ding und dann rieseln die Buchstaben so runter im Laufe des Screens. Das war sehr nett. Es ist sehr schön Meta, was mir immer ganz gut gefällt. Die Effekte sind teilweise super eingesetzt. So dieses typische, ich mache jetzt das mit meinem iPhone und oh Gott, das hat funktioniert, als wäre es halt echt. Teilweise aber auch ein bisschen verschwurbelt. Also es gab eine Stelle, da wurde eine technische Möglichkeit des iPhones benutzt, von der ich auch jetzt im Nachhinein noch nicht checken, welche das ist und was da gemacht wurde. Das war schon verblüffend, aber die Hinleitung dazu, dass ich sie benutze, habe ich überhaupt nicht verstanden. Jetzt bin ich total gespannt, was das war, aber ich weiß nicht, ob du das sagen willst. Das können wir vielleicht gleich nochmal in einem Spa. Hast du es auch gespielt, oder? Nee, noch nicht. Aber dann würde ich das verspoilt für, ja. Für Patreon-Abonnenten. Okay, gut. Also alle, die es nicht wissen wollen, müssen jetzt 30 Sekunden nach vorne skippen. Ja. Und zwar sagt dir die App, du sollst einen Magneten an das oder was metallisches, magnetisches an oder nee, was metallisches ans iPhone hängen, ja. Halten. Und das funktioniert mit der AirPod, mit dem AirPod-Case und dann erkennt er das. Aber irgendwas Metallisches, keine Ahnung. Ja, das ist einfach der Kompass. Ah, ja, genau. Deswegen funktioniert der auch nicht so gut. So, weil zum Beispiel auf der Straße, wenn ein Auto an dir vorbeifährt, dann zeigt er manchmal auf das Auto, weil das ist halt so was Metallisches, was sich da bewegt. Na gut, Spoilerzeit vorbei. 30 Sekunden sind vorbei. Ja, also aber da war die Hinführung nicht so toll. Was ganz interessant ist, ist das Hilfesystem, was eingebaut ist, weil du blätterst in dieser App immer um, wenn du eine Seite gelesen hast. Du kannst aber nicht zurückblättern, interessanterweise. Und wenn du dann irgendwas tun sollst, was Besonderes mit deinem iPhone, und aber nicht das Richtige machst, sondern einfach bloß umblätterst, dann kommen so Hints. Mir waren sie ein bisschen zu schnell, das heißt zu schnell mir genau zu sagen, was ich zu tun habe. Mhm. Einmal habe ich auch aus Versehen umgeblättert, obwohl ich gar nicht umblättern wollte, sondern was anderes ausprobieren. Das war ein bisschen schade. Aber da, wo diese Effekte funktionieren, zum Beispiel das eine Mal, wo man das iPhone durch das Fenster werfen muss. Und dann, nein, also solche Sachen. Stellen wir uns vor, ich würde das iPhone hochwerfen, weil er mir sagt, wir müssen fliegen. Ja, und dann wirfst du das iPhone hoch und das funktioniert dann. Das ist ein toller Effekt. Und das passiert ein, zwei Mal, hat aber nicht bei allem gut funktioniert. Nach den Credits zu schließen, scheinen das Russen zu sein. Und die haben wohl auch die Ambition, weitere Geschichten zu machen. Aber da das Ding nicht mal in den Charts ist, glaube ich, wird es bei diesem einen bleiben. Also ich habe viel Spaß gehabt. Ist ein kurzer Snack. Das sind ja immer so meine zwei Kategorien bei iOS. Entweder die Sachen, die ich halt in kurzer Zeit durchspielen kann und wirklich so ein Gesamterlebnis habe, so wie bei Donut County zum Beispiel. Mhm. Und dann die anderen Sachen, die ich immer und immer wieder spielen kann, wie Hold Down. Oder Threes. Genau. Ja, Das klingt doch immer noch gut und immer noch so, als soll ich das tatsächlich tun. Ich habe allerdings noch nicht die Zeit dafür gefunden. Ja, man muss auch die Zeit haben, wirklich zu lesen. Ja. Es ist eigentlich fast wie eine Kurzgeschichte zu lesen, die halt so einen Kniff hat. Also es geht eher in Richtung Bandersnatch, muss man sagen. Was ich hier auch immer noch nicht gesehen habe, weil das ist das Problem. Ich auch nicht. Ach ja, aber wenigstens kann ich dann endlich Frosties anklicken. Kommen wir zum anderen Titel, den du letzte Sendung besprochen hattest, der schon etwas älter ist, aber es geht um Hyper Light Drifter. Ja, da hatte ich jetzt nochmal Zeit, ein bisschen weiter zu spielen und muss sagen, beide Daumen hoch. Es ist ein wirklich schönes Exploration-Game mit ganz netten, ja, Suchteil, Kampfteil, Puzzleteil, alles nicht so wahnsinnig schwer. Es ist eher auf der Zen-artigen Seite. Also am schwersten ist vielleicht noch der Kampf, der macht aber auch Spaß. Also ein schönes Zelda-like, wenn man jetzt darauf verzichten kann, dass man zugelollt wird und zu viel Story ist, glaube ich, dann erschließt sich halt einfach nicht. Aber es macht Spaß, diese Welt zu durchstreifen und einfach zu gucken, was ist denn hinter der nächsten Ecke. Ja, also ich empfehle das durchaus, wenn man da Gelüste hat in die Richtung. Und so langsam habe ich mich so mit der Switch angefreundet, dass ich wieder überlege, ob ich mir nicht doch noch Zelda Breath of the Wild hole. Haha. Aber früher oder später kriegen wir dich. Ja. Vielleicht. Na gut. Ja. Bis dahin verabschieden wir uns allerdings erstmal und hoffen, dass nächste Woche dann wir Marcel so endlich weich geklopft haben. Aber vielleicht dauert es auch noch länger. Das hört ihr dann spätestens dann. In diesem Sinne, wiederhören und auf Wiedersehen. Nee, auf Wiedersehen ist falsch. Servus und Baba. Bitte werft euer Telefon nicht durch die Luft. Nein, bitte. Das war nur ein rechtlicher Ratschlag und die sind eh nicht bindend, weil wir keine Juristen sind oder so ähnlich. Tschüss. I taste funny. Hey, I sound funny. I sound funny though. Yeah. I sound funny. I sound funny. Times Square was built on the swamp. That river's gonna do what it wants. Hurricanes and the ocean gets higher. The rain falls, there's a wall of fire. You know what it all comes down to. 10 people that you have around you. Would they be there a year from now? A 5 years, 10 years, 50 years out. Tragedy requires hope. But I check out and I'm just like, nope. Lost in the dust bowl or bomb cyclone. Looking for the dopamine hit from my iPhone. You know what it all comes down to. From now, for 5 years, 10 years, 50 years out. 5 years, 10 years, 50 years out. Gold bags and a midnight hustle. My bones shaking to my two tense muscle. We do our best to ignore it. The fact that they won't let us live if we can't pay for it.